D. Übung 2. Curryhuhn im Park. 2a. In einer beliebten Talkshow wird jeden Monat ein neuer Film vorgestellt. Heute ist Katja Künzle eingeladen, die in der neuen Liebeskomödie Curryhuhn im Park die Hauptrolle spielt. Hören Sie und verbinden Sie die passenden Sätze. Ich freue mich, Katja, dass du heute Abend kommen konntest. Ganz meinerseits, Kai. Herzlichen Dank für die Einladung. Katja, ab nächstem Donnerstag läuft in unseren Kinos dein neuester Film. Was dürfen wir uns unter dem seltsamen Titel Curryhuhn im Park vorstellen? Die Schlüsselszene spielt in einem Park und auch das Curryhuhn hat eine wichtige Rolle. Kannst du uns kurz und natürlich ohne zu viel zu verraten etwas über die Handlung des Films erzählen? Ich spiele eine junge Frau Ende 20, die recht erfolgreich in ihrem Beruf ist, aber im Privatleben ständig Pech hat. Nachdem Nicole, so heißt sie, gerade wieder von einem Mann verlassen wurde, wird sie wirklich depressiv und beginnt unendlich viel zu essen. Ah, soweit ich weiß, war das auch dein Hauptproblem bei den Dreharbeiten. Du musstest in kurzer Zeit einige Kilo zu- und dann auch wieder abnehmen. Richtig. Es ist ein Wunder, dass ich das ohne größere Essstörungen überstanden habe. Da kommt wieder der Park ins Spiel. Hier drehe ich nämlich jeden Tag meine Runden beim Jogging. Also zur Geschichte. Aha. Unsere junge Frau bestellt jeden Abend eine größere Mahlzeit beim Inder. Meist mit Curryhuhn, die ja auch jeden Abend von demselben netten jungen Inder namens Salim geliefert wird. Er versteht, dass diese Frau ein Problem hat, aber er hat nicht den Mut, sie zu fragen, obwohl sie ihm sehr gut gefällt. Bis zu einem Abend, an dem sie ihm weinend die Tür öffnet. Nun will er sie wirklich nicht mehr alleine lassen und fragt sie, ob sie nicht ihr Curryhuhn mit ihm zusammen im Park vor dem Haus essen möchte, wo er auch gerade Pause machen wollte. Und schon sind wir im Park. Das klingt ja wirklich sehr nett. Ich vermute aber, dass wir hier noch nicht beim Happy End gelandet sind. Natürlich nicht. Denn obwohl sich die beiden verlieben und Nicole bald jeden Tag im Park joggt, um wieder abzunehmen, hat ja auch Salim seine Schwierigkeiten. Eigentlich ist er ein hochqualifizierter Computerfachmann, der aber noch keine Stelle gefunden hat. Dabei kann Nicole ihm helfen, denn sie hat eine gute Stelle in einer IT-Firma. Dann jedoch wird Salims Mutter krank und er muss auf unbestimmte Zeit zurück nach Indien. Hier kommen die Klischees ins Spiel, die wir oft über andere Kulturen in uns tragen. Denn nur durch ein paar eigentlich lustig gemeinte Sätze von Freunden ist Nicole bald überzeugt, dass der wirkliche Grund von Salims Reise nach Indien eine arrangierte Hochzeit ist. Und mehr wird nicht verraten. Genau. Dein Filmpartner Noor Khaled ist indischer Herkunft, lebt aber seit seiner Kindheit in Berlin. Er spielt die Rolle sehr sensibel und absolut überzeugend. Wie war eure Zusammenarbeit bei den Dreharbeiten? Noor ist ein toller Kollege. Wir haben uns optimal ergänzt. Und wenn es doch einmal stressig oder schwierig wurde, hat er mit seinem wunderbaren Humor die Situation entspannt. Was will man mehr? Ein paar Szenen wurden auch in Indien gedreht. Was für eine Erfahrung war das für dich? Das waren unglaublich starke Eindrücke. Leider waren die Drehtage so ausgefüllt, dass wir kaum Zeit hatten, etwas anzuschauen. Du landest Noor irgendwann abends todmüde im Hotel und fällst ins Bett. Aber Indien wird ganz sicher das Ziel meiner nächsten Urlaubsreise. Und wir freuen uns jetzt auf den Kinostart von Curryhuhn im Park und sehen uns noch gemeinsam den Trailer an.